Telk. Deutsch B2 Plus. Beruf. Übungstest 1. Hörverstehen Teil 1. Sie hören jetzt eine Nachrichtensendung. Lesen Sie zuerst die Aufgaben 21 bis 26. Dazu haben Sie eine halbe Minute Zeit. Danach hören Sie die Nachrichten. Sie hören die Nachrichten nur einmal. Entscheiden Sie, ob die Aussagen 21 bis 26 richtig, plus oder falsch, minus sind. Und markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen. Lesen Sie nun die Aussagen 21 bis 26.